Amen. Amen. Joel chapter 2. Joel Kapitel 2 says, "Blow the trumpet in Zion." Blas die Posaunen in Zion. Sound the alarm on his holy hill. Lass den Alarm erklingen auf dem heiligen Berg. The inhabitants of the nations tremble. Die Bürger der Nationen, sie erzittern. Before the presence of the Lord. Vor der Gegenwart des Herrn. Before the presence of the Lord. Vor der Gegenwart des Herrn. Says the day of the Lord is coming soon. Der Tag des Herrn, kommt bald. We heard Pastor Rob speaking last week about finding grace in troubled times. Wir hörten, wie Pastor Rob letzte Woche darüber sprach, Gnade zu finden in schwierigen Zeiten. And the spiritual atmosphere of Vienna is changing. Would you agree? Die geistliche Atmosphäre in Wien, die wandelt sich. Wow. Stimmt ihr zu? Talk to people who have been here for 30 years serving the Lord. Ich habe mit Leuten gesprochen, die hier seit 30 Jahren dem Herrn dienen. And they say something's really going on here. Und die sagen, wow, da passiert was hier. Schaut zu. We can be excited that we are part of the Lord's plan in such a time as this. Und wir können so begeistert sein, dass wir ein Teil von Gottes Plan sind in Zeiten wie diesen. Ask the Lord, what's on your heart for tonight? Ich habe den Herrn gebeten, was ist auf deinem Herzen für heute Abend? He said, I want to raise up a group of mighty men. Und sagte nur, ich möchte eine Gruppe von mächtigen Männern einfach mir erheben. A group of mighty men that can serve all over the world. Eine Menge von mächtigen Männern, die in der ganzen Welt dienen. And a group here in Vienna. Eine Gruppe, die hinausgeht in die ganze Welt und eine Gruppe hier in Wien. And mighty men in this church. Und auch mächtige Männer hier in dieser Gemeinde. The best example we have of mighty men when you think of that term is in 2 Samuel 23, David's mighty men. Das beste Beispiel, was wir da finden für mächtige Männer, finden wir im 2. Samuel, wo da die mächtigen Männer Davids beschrieben sind. And we're going to look at the parallel passage, 1 Chronicles 11. Wir schauen uns da die Parallelstelle an 2. Chronik, Kapitel 11. We're going to just take a look at verse 10, the introduction. Schauen wir uns da erst einmal die Einleitung dazu an in Vers 10. It says, these were the chiefs of David's mighty warriors. They, together with all Israel, gave his kingship strong support to extend it over the whole land as the Lord had promised. 1. Chronik 1, 11, Vers 10. Und das sind die Oberhäupter der Helden, die David hatte, die ihm mit ganz Israel mutig beistanden in seiner Königsherrschaft, um ihn zum König zu machen nach dem Wort des Herrn über Israel. If you've ever read this chapter, these men were incredible. Wenn man diese Kapitel liest, diese Männer, sie waren einfach unfassbar. It says one man jumped down into a pit on a snowy day and killed a lion. Da war einer seiner Helden. Er sprang hinein in eine Löwengruppe, die unter Schnee war, und er tötete diesen Löwen. And one man killed 300 men with his spear. Und ein Mann, er tötete 300 Männer mit seinem Speer. And I thought that was incredible, and then I kept reading, and one man of his mighty men killed 800 men with his spear. Und ich habe gedacht, das ist ja unglaublich, bis dann weiter las und dann las, ein Mann hat 800 Männer umgebracht. These men were truly supernaturally empowered. Und diese Männer waren wahrhaftig übernatürlich and dazu bevollmächtigt. We'll come back to that in a while. Und darauf kommen wir zurück. Some characteristics that we see that God desires in mighty men. Und da gibt es Merkmale, die Gott sich wünscht für diese mächtigen Männer. Such as warrior hearts. Das Herz eines Kriegers. Hearts that are completely in love with Jesus. Herzen, die vollständig, total in Liebe sind mit Christus. Who is our warrior king? Jesus, der unser Kriegsheld und König ist. Men that are initiators. Männer, die Initiative ergreifen. Even in relationships. Auch in Beziehungen. I have a theory and just test it right here, okay? Ich habe eine Theorie und ich möchte sie mal erproben hier. If the women also agree that men should be initiators, just please sit down. Okay, wenn die Frauen damit übereinstimmen, dass die Männer die Initiative ergreifen sollten, dann sollen sie bitte sitzen bleiben. Men with vision. Männer mit Vision. Men that make decisions. Männer, die Entscheidung treffen. This is Proverbs 16:3. You seek the Lord in a decision. Sprüche 16, Vers 3. Du suchst den Herrn in einer Entscheidung. You make the decision. Dann triffst du die Entscheidung. You commit it to the Lord. Du gibst dem Herrn hin. And your plans will succeed. Und deine Pläne werden sich erfüllen. Decision makers. Leute, die Entscheidung treffen. Männer. Men that take risks. Männer, die Risiken eingehen. Not foolish risks. Keine törichten Risiken. But risks plus wisdom. This is faith. Risiko mit Weisheit ist gleich Glauben. Men that are grounded, rooted in the word. Männer, die verwurzelt und gegründet sind im Wort. Men that just love this book. Die einfach dieses Buch lieben, sein Wort. And men that are reproducers. Und Männer, die sich vervielfachen. See, we've allowed the culture to dictate what a man is. Wir haben es zugelassen, dass die Kultur uns diktiert, was ein Mann ist. That a man is determined by what he consumes. Was ein Mann ist, wird da bestimmt nach dem, was er verzehren kann. Like, drink this beer, you'll be a man. Wenn du so viel Bier trinken kannst, bist du ein Mann. Eat 6 Schnitzel, you'll be a man. 6 Schnitzel, dann bist du ein Mann. Sleep with your girlfriend, you'll be a man. Schlaf mit deiner Freundin, bist du ein Mann. And we've let the culture dictate what a man is. Und so lassen wir die Kultur um uns herum diktieren, was ein Mann sein soll. And the Bible says the opposite. Aber die Bibel sagt genau das Gegenteil. Not consumers, nicht die Leute, die alles verzehren, but reproducers, sondern die, die sich vervielfältigen. In the sense of Matthew 28, Jesus' commission, he said, go and make disciples and reproduce. In Matthäus Kapitel 28, geht hin in alle Welt und macht sie zu Jüngern und reproduziert euch. God's word also gives us a really cool model of men, mighty men being this balance. Und Gottes Wort gibt es doch ein ganz super Modell darüber, wie ein mächtiger Mann einfach im Gleichgewicht sein kann. You have the lion side of a man. Und da gibt es die Löwenseite des Mannes. And you have the lamb side. Und auch die Seite des Lammes. Too much lion, you have this macho jerk. Wenn du zu viel den Löwen hast, dann hast du einfach diesen Macho-Kerl. And too much lamb, you have this weak, feminine, limp guy. Wenn du zu viel vom Lamm hast, dann hast du einfach so einen femininen irgendwie. Guys that shake hands, you know, with like kind of a. Wenn du dir die Hand gibt, dann weiß ich, was du da hast. So need a chance. It's a slide that sort of demonstrates this about the three spiritual journeys of a man. Die drei geistlichen Reisen eines Mannes. This is a concept from David Murrow. Das ist ein Konzept von David Murrow. And he shows this mountain. This is the identity of a man, his ego and his identity. Und an diesem Bild des Berges zeigt das Ego des Mannes und seine Identität, die Entwicklung. And it's also going to parallel the balance between a lion and a lamb. Und man kann auch sehen, dass es da parallel läuft mit diesem Gleichgewicht zwischen dem Löwen und dem Lamm. On the left side, the feminine side, and on the right side, the masculine side. Auf der linken Seite finden wir die weibliche Seite, die feminine Seite, auf der rechten Seite die maskuline, die männliche Seite. In the beginning, the man is still in the womb. That's why it's so far on the feminine side. Number one. Am Anfang beginnt der Mann praktisch im Leib der Frau, im Mutterleib, und deswegen ist es so sehr auf der Seite der Frau. It journeys to number two, where we have these dangerous little foothills. Und dann beginnt es eine Reise, wo es diese kleinen Hügel da am Fuße des Berges gibt. And here, unfortunately, something very strange often happens. Und da unglücklicherweise beginnt etwas Seltsames. Have what's called the Peter Pan syndrome. Das Peter Pan Syndrom. This is guys who never want to grow up. Das sind Jungs, die nicht aufwachsen wollen. It's a bad syndrome. Wirklich ein Syndrom. And they live in Never Never Land and they never want to grow up and start taking responsibilities. Und sie leben in dem Land von nie jemals und sie wollen nie Verantwortung übernehmen. But we see some mighty men in the Bible who follow this path of 3, 4, and 5. Aber wir können mächtige Männer in der Bibel sehen, die dann diese weiteren Schritte taten. 3, 4 und 5. This model is, number 3 is submission. Das Modell Nummer 3 ist die Unterordnung. Number 4 is strength. 4 ist die Stärke. And number 5 is sacrifice. Und 5 ist das Opfer. And you see men like Moses who followed this model of submission, strength and sacrifice. Und wir können das bei Moses sehen, wie er diesem Bild folgt, der Unterordnung, dem Wachsen in der Kraft und dann letztendlich dem Opfer. Men like Elijah, same model. Gleiches ist zu sehen bei Elia. The ultimate model, Jesus Christ. Und das letztendliche Urmodell, Jesus Christus. If you look at the Gospel of Matthew, the first 7 chapters are very lamb-like. Wenn man Matthäus-Evangelium schaut, die ersten 7 Kapitel sind ganz wie ein Lamm. Jesus is born in a stable, helpless baby. Jesus wird geboren in einem Stall als ein hilfloses Baby. His sermon on the mount is blessed are the meek and turn the other cheek. Such concepts like this. Die Bergpredigt, gesegnet sind die Sanftmütigen. Und wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, halt ihm auch die andere hin. And then in the middle of Matthew, there's a switch that flips. Aber mitten im Matthäus-Evangelium dreht sich das scheinbar. And Jesus becomes this lion and he starts throwing tables over in the temple. Und Jesus wird zum Löwen und er wirft die Tische im Tempel um. And he casts out demons. Er treibt Dämonen aus. He calms the storm. Er beschwichtigt den Sturm. He is the strength, that middle number 4. Und er ist diese Kraft in der Nummer 4. And towards the end of the Gospel of Matthew, he turns back to the Lamb. Und am Ende vom Matthäus-Evangelium, da wird er wieder zum Lamm. He's the ultimate sacrifice for our sins, the ultimate submission. Und er ist das äußerste Opfer. Das sehen wir die äußerste Unterordnung. So we have this model of submission, strength and sacrifice. Da sehen wir dieses Modell der Unterordnung, des Wachsen in der Kraft und dann letztendlich des Opfers. I'd like to go to Isaiah chapter 13. Ich möchte einmal hinschlagen zu Jesaja Kapitel 13. Vers 4. Listen, a great noise on the mountains like that of a great multitude. Listen, an uproar among the kingdoms, like nations massing together. The Lord Almighty is mustering an army for war. Horch! Getümmel auf den Bergen wie von einem großen Volk. Horch! Getöse von Königreichen, von versammelten Nationen. Der Herr der Herrscharen mustert ein Kriegsheer. The Lord wants to raise an army of mighty men for war. Der Herr der Allmächtige, er möchte sich ein Heer zum Krieg mustern. And he's calling men to step up. Und er beruft Männer, dass sie hervortreten. That's the call of the hour. Das ist die Berufung dieser Stunde. Because when men lead, women will follow. Denn wenn die Männer führen, dann werden die Frauen folgen. It doesn't work so well the other way around. Andersrum funktioniert das nicht so gut. Because God wired us for leadership, he wired us for challenge, he wired us for risk. Und Gott hat so geschaffen praktisch, dass wir die Führung übernehmen, dass wir Herausforderungen annehmen und dass wir auch Risiken eingehen, dass wir vorausgehen. And when men step up and practically speaking lead ministries, step up and start Bible studies. Und wenn Männer hervortreten und dann einfach Dienst übernehmen oder Bibelrunden starten, then more men come. Dann werden weitere Männer kommen. And not just men in the church to step up, but the Lord wants to raise an army of mighty men in terms of salvation, bringing in men. Oh, das ist nicht nur, dass die Männer hier in der Gemeinde hervortreten, sondern es ist vielmehr auch so, dass Gott einfach ganze Mengen an Heerscharen von Leuten hineinbringen möchte in die Rettung. Now, what kind of army are we talking about here? Über was für eine Armee sprechen wir da? If we turn to 2 Corinthians chapter 10, it gives us a description. Wenn wir hinschlagen zu 2. Korinther Kapitel 10, bekommen wir da eine Beschreibung. It says, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. Denn obwohl wir hier in der Welt im Fleische wandeln, kämpfen wir doch nicht nach dem Fleische. The weapons we fight with are not the weapons of the world. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht die Waffen der Welt. On the contrary, they have divine power. Sie sind nicht demolish strongholds. Fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen. Next verse. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen und den Gehorsam des Christus. In this war we're talking, we have weapons like prayer. In diesem Krieg haben wir Waffen wie Gebet. Do we pray as if our prayers have power to demolish strongholds? Beten wir so, dass wir auch wissen, dass unsere Gebete einfach Festungen zerstören können? Ephesians 6, we have the armor of God. Epheser 6, wir haben die Waffenrüstung Gottes. So finally, brothers, be strong in the Lord and in his mighty power. Schließlich, Brüder, werdet stark in der Macht seiner Stärke und in seiner Macht. And when you have seen the devil's schemes, put on your armor and stand. Und wenn ihr die Listen des Teufels gesehen habt, dann legt die Waffenrüstung an und bleibt stehen. We have the powerful name of Jesus Christ as a weapon. Wir haben den mächtigen Namen Jesu Christi als Waffe. David and Goliath. David und Goliath. Facing off against one another. Da stehen sie einander gegenüber. David, a young boy, Goliath, a 10-meter-tall giant. David, ein sehr junger Mann, und der Goliath, ein riesiger Riese. And David says, "You come at me with sword and spear and javelin." Du kommst gegen mich mit dem Schwert und mit dem Speer und mit dem Pfeil. And what is the answer? Aber was ist seine Antwort? He says, "I come at you with the name of the Lord God Almighty." Ich komme dir entgegen mit dem Namen des Herrn, des Gottes des Allmächtigen. His name is a weapon. Sein Name ist eine Waffe. The word. Das Wort. Promises are a weapon. Seine Verheißungen eine Waffe. And we heard last week also a verse in 1 Thessalonians 5 verse 8. Wir haben letzte Woche gehört einen Vers im 1. Thessalonicher Kapitel 5 Vers 8. It says, "But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate and the hope of salvation as a helmet." Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. You see this connection here? It's have faith, hope and love. Seht ihr diese Verbindung zwischen Glaube, Hoffnung und Liebe as weapons. Als Waffen? And last week it was said that is how we set ourselves apart from the world. Setting apart meaning being holy. Und das ist die Art und Weise, wie wir uns beiseite setzen können von der Welt. Beiseite gesetzt heißt, dass wir heilig sind dem Herrn. So, some of our weapons, the Lord desires to raise up an army of mighty men. Das sind einige unserer Waffen. Und Gott, er hat das Verlangen, praktisch mit uns eine Masse von mächtigen Männern zu erheben. And to connect this idea of battling, of war, with another concept of worship. Und eine weitere Verbindung, nämlich dieses Konzeptes des Krieges, der Schlacht, mit dem Konzept der Anbetung. Psalm 144 makes this connection very clearly. The whole psalm talks about the battle and worship. Im Psalm 144 können wir es ganz klar finden. Und dieser ganze Psalm macht diese Verbindung zwischen dem Kampf, der Schlacht und der Anbetung. And also in 2 Chronicles, I'd like to take a look at the story of King Jehoshaphat for a moment. Im 2. Chronik möchte ich mal hinschauen zu der Geschichte vom König Jehoshaphat. He's in a crisis, the king is. Der König von Israel ist in einer Krise. And he says, "We have no power to face this vast army." Und er sagt, wir haben keine eigene Kraft, uns dieser großen Armee gegenüberzustellen. We don't know what to do, but our eyes are on the Lord. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind auf den Herrn fixiert. And a couple verses later, verse 17, Vers 17, the Lord tells him, "Take up your position, stand and watch the Lord deliver you." Nehmt eure Stellung ein, bleibt stehen und schaut, wie der Herr euch freisetzen wird. So Jehoshaphat prepares his army for war. Und Jehoshaphat, er stellt sein Heer auf zum Krieg. In verse 21 it says, "After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord." Und da heißt es, nachdem er sich mit dem Volk beriet, stellte er Sänger für den Herrn auf. And I was just thinking, this is totally contrary to any logic. Und wenn man das liest, das scheint eigentlich jeder Logik zu widersprechen. If I was going to war with my roommates, I wouldn't appoint them to sing to the Lord. Wenn ich mit meinen Zimmerkameraden in den Krieg ziehen würde, dann würde ich sie nicht irgendwie ernennen als Sänger. No offense. Nicht, dass ihr beleidigt seid. But it's just it's contrary to our own thinking. Aber es ist einfach im Gegensatz zu unserem normalen Denken. And you see the rest of the verse goes into praise him for the splendor of his holiness as they went out at the head of the army, saying, "Give thanks to the Lord, for his love endures forever." Ihn einfach zu preisen für seine Herrlichkeit. Und sie sangen Loblieder in heiligem Schmuck, indem sie vor dem zum Kampf gerüsteten auszogen und sprachen: Preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. You see this connection between the men's army, the praise, and the holiness. Und da können wir diese Verbindung sehen zwischen der Armee von Männern und dem Lobpreis und der Heiligkeit Gottes. The Lord desires to raise up an army of mighty men who can worship him in spirit and in truth. This is John 4:24. Der Herr wünscht sich, eine mächtige Armee von mächtigen Männern erstehen zu lassen, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Eric mentioned this earlier, when we worship on Sunday morning and Sunday evening, we're going to war in the heavenly realms. Und das hat der Eric vorhin erwähnt, wenn wir anbeten am Sonntagmorgen und am Sonntagabend, dann bewegen wir uns hinein in eine Kriegsführung, die geistlich ist. And when we worship the king, the devil has to flee. Und wenn wir den König anbeten, dann muss der Teufel fliehen. Let's go to Revelation chapter 4. Gehen wir mal hin zur Offenbarung, Kapitel 4. And I'd like to ask you to close your eyes. Und ich möchte euch bitten, dass ihr einmal die Augen schließt. And I want you to use your senses to imagine this scene. Und nutzt mal euer Vorstellungsvermögen und setzt alle Sinne ein, um euch diese Szene vorzustellen. Focus on God on the throne. Und konzentriert euch auf Gott am Thron. What do you hear? Auf seinem Thron. Was hört ihr? What do you smell? Was riecht ihr? What do you sense with your touch? Was könnte der anrühren? Was könnte er angreifen und berühren? We want to get a revelation of his holiness here. Ich möchte, dass ihr eine Offenbarung von seiner Heiligkeit bekommt. Revelation chapter 4. After this, I looked, John says, and there before me was a door standing open in heaven. Nach diesem sah ich, sprach Johannes, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, "Come up here, and I will show you what must take place after this." Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sie sprach: "Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss." At once I was in the spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it. Sogleich war ich im Geist. Und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. The one who sat there had an appearance of jasper and ruby. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jasperstein und einem Sarder. A rainbow that shone like an emerald circled the throne. Und ein Regenbogen war rings um den Thron. Surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. From the throne came flashes of lightning, rumblings and pearls of thunder. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. In front of the throne, seven lamps were blazing. These are the seven spirits of God. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Also in front of the throne, there was what looked like a sea of glass, clear as crystal. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. In the center around the throne, there were four living creatures and they were covered with eyes in the front and in the back. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. The first living creature was like a lion, the second was like an ox, the third had a face like a man, and the fourth was like a flying eagle. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. Und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Each of the four living creatures had six wings and was covered with eyes all around, even under its wings. Day and night they never stopped saying. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen. Day and night they never stopped saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Tag und Nacht hören sie nicht auf zu sagen, Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. And friends, this is a call. He says, come up here. Das ist ein Ruf. Komm hier herauf. It's an invitation to come up to the throne room with God Almighty. Es ist eine Einladung, hinaufzusteigen zu dem Thronraum, zu Gott dem Allmächtigen. And he says, come, come up here, I will show you things, I want to show you things. Komm, komm hier herauf, ich möchte dir Dinge zeigen, hier oben. Jeremiah 33:3 says, call to me and I will answer you and show you great and unspeakable things. Jeremia 33, Vers 3, rufe mich an und ich werde dir antworten und ich werde dir große und mächtige Dinge zeigen. The Lord desires an army that is connected to a revelation of his holiness. Der Herr, verlangt nach einer Armee, die verbunden ist mit seiner Heiligkeit. A.W. Tozer said, holiness is the way God is. A.W. Tozer sagt, Heiligkeit ist so, wie Gott ist. He doesn't conform to any standard. Passt sich keinem Maßstab an. He is that standard. Ist jeder Maßstab. And the Lord desires mighty men that are connected to a revelation of his holiness. Und Gott, sehnt sich nach mächtigen Männern, die verbunden sind mit seiner Heiligkeit. How do you get a revelation of his holiness? Wie bekommt man diese Offenbarung seiner Heiligkeit? We just did it. Wir haben es gerade gemacht. Psalm 27:4 says, gaze into the beauty of the Lord. Psalm 27:4. 27:4 anzusehen, zu betrachten die Schönheit des Herrn. You focus on the connection of God in your spirit and God on the throne. Und konzentriere dich einmal auf diese Verbindung Gott in deinem Geist und Gott herrschend auf dem Thron. And he wants to show you things. Möchte dir Dinge zeigen. He wants to reveal things. Möchte dir Dinge offenbaren. Good. A couple years ago I took a trip to the Grand Canyon. Vor ein paar Jahren, da machten wir eine Reise in den Grand Canyon. And if any of you have ever been there, it's beautiful. Und wer schon mal da war, der weiß, es ist einfach wunderschön. I took a rafting trip with my father for his birthday. Und wir sind da durch mit seinem Schlauchboot. And those were the calmer waters there. Und da war es noch ein bisschen ruhiger, das Wasser. It was adventurous. Es war ein Abenteuer. And inside the raft you have about 8 men, and then you have one guide, one man at the back who's steering and directing things. On diesem rafting boat, da hat man 6 Männer und einer, der die Dinge einfach steuert. This guy was incredible looking. Und der hat einfach unglaublich ausgeschaut. He was the epitome of a mighty man. Er war der Inbegriff eines mächtigen Mannes. He got this scar across his belly. Da Tattoos. Packt die Tattoos und dann die Narben über seinem Bauch. Like he wants to eat my children. Er schaut so aus, er möchte meine Kinder auffressen. I thought that was a machete in his hand when I looked at the picture earlier. Als erst habe ich gedacht, es war eine Machete in seiner Hand. A piece of paper. Aber es ist eher ein Stück Papier. After this trip, nach dieser Reise, nach dieser Fahrt, after it was over, I hiked up into the area of the Grand Canyon and found a waterfall. Bin ich dann noch ein bisschen umhergewandert in diesem Gebiet vom Grand Canyon und ich fand einen Wasserfall. And I love waterfalls. It's my favorite thing in all of nature. Und ich liebe Wasserfälle und das ist irgendwie eine Sache, die ich total mag in der Natur. This one was just pounding with water, tons of water pouring down. Und das Wasser strömte so nur herab in Massen. And I thought to myself, I wonder what it's like to go stand under that. Und ich habe mir gedacht, ich frage mich, wie das ist, wenn man sich da einmal drunter stellt. So we have this, you know, risk wired into us. I had to go try it. Und irgendwie der praktisch dieses Risiko muss ja dann doch einfach eingehen. And so I went and I stood under this waterfall. So bin ich hin und habe mich dann drunter gestellt unter diesen Wasserfall. And nearly knocked me over from just the power of the water just pounding on me. Und die Kraft des Wassers hat mich fast niedergeschlagen. Just pounding water. Und Wassermassen, über Wassermasse kam da herab auf mich. And this is the connection when you see the living water from the throne room. Und da ist die Verbindung, wenn das lebendige Wasser herabströmen siehst von dem Thronraum Gottes. Pouring down onto you. When you're in connection and when you get a revelation of His holiness. Es strömt auf dich herab, wenn du eine Offenbarung seiner Heiligkeit bekommst. And it's just pounding you. Und es schlägt auf dich herab. Yeah, this is Isaiah 6. Woe is me, Isaiah says. Jesaja 6. Wehe mir. Because I'm a man of unclean lips and I live among a people of unclean lips. Ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ich lebe unter Menschen mit unreinen Lippen. And my eyes have seen the Lord God Almighty. Aber meine Augen haben den Herrn, Gott den Allmächtigen, gesehen. This waterfall of living water from the throne room pounding down onto you. Da ist dieser Wasserfall des lebendigen Wassers, der vor dem Thronraum herabkommt. Overwhelmed. Auf dich und du bist überwältigt. John 3:30. You must become greater, I must become less. Johannes 1:30. 3:30. Oh, 3:30. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. It's humility. Demut. Characteristics of mighty men. Das ist das Merkmal von mächtigen Männern. When you have this revelation of God's holiness, it produces such a rich fear of the Lord. Wenn wir eine Offenbarung haben von Gottes Heiligkeit, dann bringt das so eine reiche Ehrfurcht vor dem Herrn. All of those characteristics I mentioned before at the beginning will all flow from this fear of the Lord. Und alle diese Merkmale, die ich am Anfang erwähnt habe, die mächtigen Männer, sie entstehen einfach aus dieser Ehrfurcht vor dem Herrn. Humility or weakness before the Lord. Demut, einfach schwach werden vor dem Herrn. That's the power of fasting as well. You're giving up food for a spiritual purpose. Da liegt auch die Kraft, die Macht des Fastens. Du gibst Nahrung auf für geistige Zwecke. Voluntary weakness is what it is. Das ist eine freiwilliges Schwachwerden. Voluntarily choosing weakness. Freiwillig wähle ich die Schwäche, so you can take up his strength. Auf dass du seine Kraft ergreifen kannst. This is 2 Corinthians 12:9. Paul says, "In my weakness you are strong." 2. Korinther Kapitel 12 Vers 9. In meiner Schwäche bist du stark. This is Zechariah 4:6. Not by might nor power, but by your spirit. Zechariah 4 Vers 6. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. We see that these mighty men in the Bible were supernaturally empowered. Wir können sehen, wie diese Männer oder diese Menschen in der Bibel übernatürlich bevollmächtigt wurden. Because it was by his spirit. Weil es ja durch seinen Geist geschah. And voluntary weakness. Eintreten in freiwillige Schwäche. I don't know how this message was for the women to hear. Ich weiß nicht, wie das für die Frauen war, diese Botschaft zu hören. But you have a more important role than you know. Aber ihr habt eine wichtigere Rolle, als ihr vielleicht denkt. And I'm not going to preach about that. Also darüber werde ich jetzt nicht predigen. I've just been praying that the Holy Spirit will reveal this. Aber ich bete, dass der Heilige Geist sie euch offenbaren möge. And what's great is that we don't have to push anything because the Lord says, what I have purposed, no one can thwart. Ich muss da nichts irgendwie drängen, denn der Herr sagt, was ich bezwecke, niemand kann das verhindern. And when the Lord's hand is stretched out, no one can pull it back. Und wenn Gottes Hand einfach ausgestreckt ist, wer kann sie zurückdrängen? Jesaja 14, Vers 27. No one can thwart his purposes. Niemand kann seine Absichten verhindern. I'll close with this. Ich möchte abschließen mit Folgendem. What do I want you to know? Was möchte ich, dass ihr euch vielleicht erinnern könnt? I want you to know that the Lord wants you to be a mighty man. Der Herr möchte, dass du ein mächtiger Mann bist für ihn. A mighty man that worships in spirit and in truth. Ein mächtiger Mann, der anbetet im Geist und in der Wahrheit. And that is connected to a revelation of his holiness. Und der total verbunden ist mit einer Offenbarung seiner Heiligkeit. Everything else will flow from that. Und alles andere wird davon strömen. Why do I want you to know this? Aber warum möchte ich, dass ihr das bemerkt? Because he wants to raise up mighty men all across the world, in Vienna and also in this church. Denn er möchte sich mächtige Männer in der ganzen Welt, in Wien, noch hier in der Gemeinde erheben. His eternal kingdom. Auf dass sie praktisch für sein ewiges Reich wirken. What do I want you to know? Why do I want you to know it? And now, what do I want you to do about it? Was möchte ich, was ihr euch behalten sollt? Und warum möchte ich das? Und was solltet ihr damit tun? Yeah, now what I want you to do about it? Was solltet ihr damit tun? Recognize your inability. Erkennt eure eigene Unfähigkeit. And receive grace through his spirit to become a mighty man. Und empfangt Gnade durch seinen Geist, einfach mächtige Männer zu werden. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. And God, you are holy. Gott, du bist heilig. We praise you as you sit on your throne in heaven. Wir preisen dich, so wie du thronst. We thank you that you invite us to come up here. You want to show us things. Danke, dass du uns einlädst, dir herauf, um uns Dinge zu zeigen. Thank you that you empower us with your indwelling spirit. Danke, dass du uns bevollmächtigst durch deinen Geist, der in uns wohnt. Thank you for your grace. Danke für deine Gnade. And I pray for us tonight that we would all receive grace to become the man that you want us to be. Ich bitte heute Abend, dass wir alle die Gnade empfangen, dass wir die Männer werden, die wir sein sollen, nach deinem Zweck. And maybe you're here tonight and you have never received grace before. Und vielleicht bist du heute Abend hier und du hast noch nie Gnade für dich persönlich empfangen. You can't call Jesus your personal Lord and Savior yet. Und du kannst Jesus noch nicht deinen persönlichen Herrn und der Retter nennen. The Bible says we are saved by grace through faith. Die Bibel sagt, dass wir durch Gnade, durch Glauben errettet sind. Not by works, so that no one can boast. Nicht aus Werken, auf das sich niemand rühmen kann. And grace is just a free gift. All you have to do is receive it. Und Gnade ist einfach ein freies Geschenk. Alles, was du nur tun brauchst, ist es zu empfangen. So if these words spoke to you tonight and you want to become a mighty man, you want Jesus Christ to be your Lord and your Savior. Wenn diese Worte zu dir gesprochen haben Und du möchtest ein mächtiger Mann Gottes werden. Du möchtest, dass er dein Herr und der Retter wird. I ask you to speak these words with your mouth quietly. Dann bitte ich dich, dass du diese Worte aussprichst, einfach ganz leise flüsterst. Because the Bible says, with your mouth you confess, with your heart you believe, and you will be saved. Die Bibel sagt, wenn du mit deinem Mund bekennen wirst und deinem Herzen glauben wirst, so wirst du gerettet werden. God Almighty wants to give you eternal life tonight. Gott, der Allmächtige, möchte dir heute Abend ewiges Leben schenken. I speak these words from your mouth. Und sprich einfach diese Worte aus mit deinen Lippen. And God, I recognize that I am a sinner. Gott, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. And I thank you for sending Jesus Christ to take all of my mistakes, all of my sins on the cross. Und ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast, dass er alle meine Fehler, alle meine Sünden ans Kreuz von mir genommen hat. Thank you that Jesus Christ rose from the dead to defeat death and defeat Satan and defeat sin. Und danke, dass Jesus wieder von dem Toten auferstanden ist, um den Tod zu überwinden, Satan zu überwinden und die Sünde. In Jesus, I believe in you. Glaube an dich, Jesus. Ich glaube. Ask that you would fill me with your Holy Spirit. Und so bitte ich, dass du mich füllst mit deinem Geist. To live a life that's pleasing to you. Dass ich ein Leben leben kann, was dir wohlgefällig ist. Empower me to become the man or the woman that you want me to be. Bevollmächtige mich, dass ich der Mann und die Frau werden kann, die du von mir haben möchtest. Amen. Amen. If you prayed that prayer, please speak to someone afterwards, someone you came with or to me. Wenn du das Gebet gebetet hast, vielleicht sprichst du mit jemandem, mit dem du gekommen bist, oder vielleicht sprichst du auch mit ihm oder mit uns. Thank you. Dankeschön.